Kundgabe 5429. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.7.1952. Geist der Unwahrheit. Verdrängen der Wahrheit. Der Geist der Unwahrheit wirket so mächtig auf Erden, denn er erkennet, dass es mit ihm zu Ende geht. Und er versucht noch zuvor alles, um das Licht zu verlöschen, das sein Treiben hell beleuchtet. Er sucht die Wahrheit zu verdrängen. Und dennoch ist mein Licht stärker, denn ich habe Lichtträger auf Erden, die ihn und sein Treiben wohl erkennen und die sich schützend vor das Licht stellen, das ihnen von oben in die Hand gegeben wurde, um den Weg auf Erden zu erleuchten, der zum Ziel führt, zu mir, zur ewigen Wahrheit. Ich gebe meinen Lichtboten die Kraft, den Feind abzuwehren. Ich öffne ihnen die Augen, auf dass sie ihn auch erkennen, so er unter einer Maske zu ihnen kommet, um scheinbar das Licht zu hüten, doch in Wirklichkeit ihm die Leuchtkraft zu nehmen. Das Licht, das ich zur Erde leite, ist für die Menschen auf der Erde so wichtig, dass ich es nimmermehr zulassen werde, dass es verlöscht wird, wo das Verlangen nach Licht erkennbar ist. Kein Mensch wird im Dunkeln zu wandeln brauchen, der nach Licht verlangt. Also stelle ich Lichtträger an den Rand des Weges, wo ein jeder sich Licht holen kann. Dass diese Lichtträger nun angefeindet werden, ist verständlich, denn jener Ungeist hasst alles, was Helligkeit verbreitet auf Erden wie auch im Jenseits. Er will Finsternis, weil er selbst finster ist in seinem Geist. Und er wird versuchen, das Licht zu verlöschen. Er wird die Lichtträger angreifen, offen und versteckt. Er wird aber auch als Freund zu ihnen treten, um unter die Wahrheit Unwahrheit zu mischen, um so das Licht zu trüben, dass es keinen Schein mehr abgeben kann. Doch nur dort wird es ihm gelingen, wo die Menschen finsteren Geistes sind, wo er sie täuschen kann mit dem Truglicht, das von ihm selbst ausgeht und das er anbietet als Licht von oben. Denn er will gegenwirken. Er will die Lichtträger verdrängen, indem er scheinbar gleiche Gaben austeilt, die keine Leuchtkraft besitzen. Er wird aber nur dort Erfolg haben, wo man sich zufrieden gibt mit Redensarten, mit Teilwissen, weil das Verlangen nach Klarheit und Wahrheit nicht vorhanden ist. Wer aber Licht begehrt, der erkennt auch das Truglicht und meidet es. Darum können meine Lichtträger unbesorgt sein. Sie können nicht verdrängt werden, weil ich selbst ihnen Kraft verleihe und weil das Licht von oben in immer reicherem Maß ihnen zufließen wird und dem Lichtschein jeder Mensch zudrängen wird, der nach Licht, nach der Wahrheit verlangt. Mein Licht kann nicht verlöscht werden, denn es ist die Zuführung dringend nötig. Und ich segne jeden, der mir als Lichtträger dienet, auf dass die Finsternis nicht völlig die Erde überziehen kann, sondern überall hell erleuchtete Wege zu erkennen sind, die nach oben führen, zu dem, der selbst das Licht und die Wahrheit ist von Ewigkeit. Amen.